Nee, lass uns doch schnell noch sagen, auf was wir uns denn jetzt so ganz bald freuen. Oder haben wir das schon gesagt? Nee, ne? Noch nicht, noch nicht. Haben wir noch nicht, ne? Was, ich freue mich auf Duke Nukem Forever. Yay! Yay! Endlich kommt es raus. Oh, da kommt es wirklich raus. Der Duke ist so passend. Ich hab's zum dritten Mal vorbestellt. Vor allem gibt's ja jetzt eine Balls of Steel Edition. Was? Geil. Was ist das denn? Ja. Oh, ich weiß, so, ich kann es jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, da sind so Sachen wie Spielkarten drin und Roulette-Zeug. Wie heißen diese Münzen? Chips, oder? Ja, genau. Also so Chips sind da drin, so Roulette-Chips, glaube ich. Und natürlich Artbook und weiß der Geier. Und die ist gar nicht so viel teurer als die normale Version. Und die gibt's halt für alle Konsolen. Für PlayStation, Xbox und so weiter. Ich hoffe, da sind auch ein paar Dollar für die Stripperinnen drinne. Ja, natürlich. Yes. Also das, ich, selbst wenn das Spiel Rotze werden würde, ich würde es mir einfach kaufen. Weil ich ja. diesen ganzen, ja, nennen wir es ruhig, Leidensweg irgendwie mitbekommen habe über die letzten 12 Jahre, dass ich einfach einfach damit dieses Kapitel abgeschlossen ist, ein kleines Stück Videospielgeschichte im Regal stehen hast. Allein deswegen würde ich es kaufen. Ja, ich meine, ich liebe ja so Shooter wie Serious Sam und so. Und ich meine, sag mal, so storytechnisch schlechter kann es ja eigentlich nicht werden. Oder doch? Also ich finde, die Story ist ja eigentlich total scheißegal bei Duke Nukem. Ich meine, ja. was hat Duke Nukem berühmt gemacht? Das sind seine Marketing-Sprüche, ist dieser total klobige, Vin-Diesel-mäßige Typ, der irgendwelche bescheuerten One-Liner von sich gibt, die sehr macho-mäßig sind. Und das ist dieses, ja, und es ist dieses Spiel, das irgendwie an allen Ecken und Enden immer so kleine Gimmicks und ja. Gags irgendwie hatte und so. Das ist doch das Geile an Duke. Plus das einfache Gameplay, also ohne viel kompliziertes Drumherum, einfach nur Hau-drauf-Action. Und das verspreche ich mir halt von einem neuen Teil. Weißt du, was ich mir wirklich wünschen würde? Was ein geiler Gag wäre? Wenn man seine alten, selbstgebauten Duke Nukem 3D-Level dort importieren könnte und in der neuen Grafik spielen könnte. Das wäre auf jeden Fall lustig, ja. Aber da warte ich lieber nicht drauf. Ich glaube, ich habe auch meine Duke Nukem-Episode nicht mehr. Don't hold your breath. Ich bin sau gespannt drauf. Und mir ist das auch persönlich total egal, ob jetzt irgendwie, da gibt es ja einige Kritiken, die sagen, ja, es ist ja total veraltet von der Grafik. Ja, also so Mimosengeflame. Aber ich persönlich denke einfach, dass es einfach mal geil ist, dass so ein Projekt fertiggestellt wird. Auch wenn die letzten Meter jetzt von einem anderen, von Gearbox gemacht werden, das spielt ja keine Rolle. Der Chef von Gearbox ist Magier, er kann das. Warum freut ihr euch so auf Duke Nukem? Es ist der Duke. Es ist einfach der Duke. Es ist einfach mal wieder großartige, ohne, also Hirn aus Butter-Action oder was? Ja. Ja. Niemand hat was zu sagen. Alter, ist der Duke, Mann. Vielleicht kann man das jetzt so aus so die verwöhnte Shooter-Jugend von heute, kann das nicht mehr nachvollziehen. Aber Duke Nukem 3D war für mich damals wirklich ein Meilenstein. Das war so, nach Doom kam dann diese ganzen Fantasy-Shooter, wo man durch irgendwelche komischen Labyrinthe gerast ist, ja. Wo man nicht wusste, ob man drinnen oder draußen ist. Und dann war da auf einmal dieses Ding, wo man über eine Straße lief, ins Striplokal rein, wo man erkennen konnte, wo man war, wo es Klos gab. Ich habe das damals so zusammengefasst wie, das ist jetzt das erste, als würde man das erste Mal Doom spielen. Und ich hoffe so ein bisschen, dass ich dieses Gefühl vielleicht auch auf nostalgischen Wege bei Duke Nukem Forever wiederkriege. Ich fand auf jeden Fall die neue Fassung jetzt von Gearbox nach dem Vorstellvideo, was man, glaube ich, auf der letzten E3 oder sowas gesehen hat, wo quasi der kleine Anfangs-Gag mit dem Endgegner von dem ersten Duke Nukem zu sehen ist und wo dann so die Kamera so rauszoomt und man sieht, dass es der Duke ist, der vor seinem Fernseher sitzt und da sind so zwei Blondinen in seinem Zimmerchen und so. Diesen Anfangsgag fand ich so geil, allein der bewegt mich schon, das Spiel zu kaufen, direkt am Release-Tag. Und jetzt so als Geistesblitz kam mir auf einmal die Wertung von der GameStar in den Kopf. Kann sich da noch einer dran erinnern? Und wartet damals schon so elitär und habt solche Magazine nichts gelesen. Aber im Moment zum Release PC Player war das noch, ne? Gab es denn so 4 oder 5 Sterne dafür und dann gab es einen Redakteur, der nur einen Stern gegeben hat. What? Weil das Spiel so sexistisch und gewaltverherrlichend ist. Oha. Oha. Ich bin mal gespannt, ob dieser hohe moralische Anspruch weiter beibehalten wird. Also ich glaube ernsthaft, klar, also als ich zum ersten Mal Duke Nukem gezockt habe, da dachte ich schon so, boah, ganz schön macho-mäßig hier, ne? Und oh, ganz schön, ja, die sexuellen Witze sind ja schon ein bisschen so. Das ist ganz aber schön deftig. Ja, ich glaube aber, dass es heute, also ich denke mal, ich habe Vertrauen darin, dass die das so sehr ins Comichafte und ins Lächerliche ziehen, dass es heute kein Problem sein wird. Also dass man das auch jeder letzte Idiot versteht, das ist alles andere als ernst gemeint und man muss sich ja zwangsläufig auch über den Duke selbst lustig machen. Der ist zum einen natürlich eine Kultfigur unter den Gamern, zum anderen ist es aber auch natürlich die totale Witzfigur. Ja. Das ist der Vin Diesel aus Polygon irgendwie, nimmst du ja nicht ernst. Nee. Das ist also ein Typ, der so breite Rückenmuskeln hat, dass er sich noch nicht mal den Arsch abwischen kann. Das ist ja immerhin auch 12 Jahre her. Genau. Ich meine, könnt ihr noch dran, euch noch dran erinnern, als der erste Trailer rauskam, so mit Quake 2 Engine? Und der war damals schon geil. Ja. Und ich habe mir damals gedacht, boah, ich muss mir einen neuen Pentium 200 dafür kaufen. und dann kam danach der Trailer in Unreal Engine raus. Und der war verdammt geil. Und ich habe mir gedacht, Mann, jetzt boah, da brauchst du noch ein Pentium 3. Genau. So, worauf freute ich euch denn noch so? Ja, Michael, sag du. Also ich persönlich freue mich ja sehr am Freitag auf die Sega Dreamcast Collection, die dann rauskommt im Laden. Und allen voran natürlich Space Channel 5. Chu! Hey! Ja, ich glaube, alles ist geil in der Collection. Es sind 4 Spiele, ne? Es ist Space Channel 5, es ist Crazy Taxi, es ist Sonic Adventure und irgendwie Bass Fishing oder so. Und ja. Also was? Das Anglerspiel interessiert mich überhaupt nicht. Ja, aber der Rest ist cool. Kann man sich irgendwo den Controller noch runterladen. Ja, ohne Peripherie oder sowas. Das ist ja voll doof. Ja. Cool wäre natürlich, wenn man es mit Kinect spielen könnte. Das wäre natürlich geil. Ah. Ich meine, Sonic Adventure, fand ich den zweiten Teil besser. Und Crazy Taxi. Soundtrack. Ich habe es gerade noch mal kurz Probe gespielt. Ja, aber Crazy Taxi war seinerzeit schon echt ein Knaller. Mir hätte da sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, also, was höre ich denn hier? Hallo? Kennen wir uns? Crazy Taxi, Alter. Ja, Crazy Taxi, Mann. Ja, aber doch nur mit Offspring. Ja, okay, das ist ein Argument. Aber ja, das ist cool. Driving to the original Levi's Store. Ja, okay, das ist ein Argument. Aber ansonsten, das Spiel ist doch einfach geil. Das ist doch... Geil. Wer sich da vor die Konsole setzt und nicht sofort Spaß hat, sollte sofort sein Hobby aufgeben. Ich finde, das ist also einer meiner absoluten Lieblingsspiele auf der Dreamcast gewesen. Ehrlich, also Crazy Taxi... Ich finde, das ist verrückt, dass es kein Spiel gibt, das es auch nur annähernd so rüberbringt. Ich meine, das ist diese Kombination aus totalem Irrwitz und ganz einfachem Spiel. Ja, es ist halt ein Funracer kombiniert mit irgendwelchen, ich sag jetzt mal, Fetch-Quests, dass du halt rechtzeitig da dein Taxi an deinen Zielort buxieren musst und dann möglichst riskant fahren musst, aber auch nicht so riskant, dass du Crashes baust. Und dann noch gleichzeitig mit dieser Stadt, die es ja zu erkunden gibt. Das ist eigentlich was ganz Modernes, was es dann halt so schon ganz früh von Sega auf dem Automaten beziehungsweise eben auf der Dreamcast gab. Very geil. Ja, aber natürlich Special ist natürlich cool. Wobei schade ist, dass sie nur den zweiten Teil dazu gepackt haben. Ja, aber das ist ja sehr verständlich. Ich meine, der erste Teil war nun mal vorgerendert, was auch ehrlich gesagt im Spiel nicht so zuträglich war. Weil es dadurch mal manchmal ein bisschen ungenau im Timing wurde. Und ich meine, du kennst ja Sega, wenn die da einmal ein Spiel gemacht haben, schmeißen die nachher den Code weg. Und ich glaube nicht, dass du da irgendjemanden findest, der diese Zwischensequenz nochmal in HD rendern kann. Ja. Und Space Channel 5 Part 2 eben Echtzeit und so geht das. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das rüber transportiert wird auf die Xbox-Konsole. Ist es denn mindestens jetzt Breitbild? Es ist Breitbild. Ja. Space Channel ist Breitbild, Crazy Taxi auch. Sonic Adventure nicht. Nicht? Was? Ja. Und Rest weiß ich nicht. Und das Seabass-Spiel interessiert keinen sowieso niemanden. Nee. Nicht ungefähr. Aber eine Frage habe ich, wieso ist nicht statt diesem blöden Seabass-Spiel einfach mal Jet Set Radio dabei? Das habe ich mich auch gefragt. Das ist eine gute Frage. Man kann zumindest ja Jet Set Radio Future auf der 360 spielen, was auch immer noch sehr gut ist, auch wenn ich das den ersten Teil noch einen Ticken besser fand. Ja, da konntest du ja selber die Graffitis machen. Bei dem Xbox-Teil musstest du ja wirklich nur einen Knopf gedrückt halten und das ist irgendwie öde. Bau, bau, bau, bau, bau. Aber das ist echt, also gut, es wird ja viele Fans für dieses Angler-Spiel geben. Ich weiß auch, dass es eine riesen Fangemeinde hat. Ja, hat's? Ja, ich. Nein. Ja, vielleicht nicht unbedingt in Europa, aber in Japan war das auf jeden Fall schon ein ziemlicher Knaller. Gut, wenn ich jetzt dagegen gegenüberstelle, Jet Set Radio, da frage ich mich auch, warum nicht gerade dann so ein innovatives Spiel? Ja. Vielleicht ist das nicht mit dabei, weil es halt diesen Future-Teil explosiv für die Xbox gab und jetzt ist irgendwie. Können die das nicht mehr rausbringen für Xbox und Sony? Oder? Ich meine, man kann sich, ja, der Soundtrack, der wird vielleicht ein Problem sein, aber man kann sich dann auch genauso fragen, warum zum Teufel Rest nicht auf dieser Collection drauf ist. Das gibt's ja schon ewig als DLC. Das also, macht ja nichts. Das ich würde ich jetzt nicht vermissen. Aber doch, wenn man schon ein Produkt rausbringt, das heißt dann irgendwie Sega Collection oder so, dann muss auf jeden Fall Rest dabei sein. Das heißt Dreamcast Collection und Rest gab's damals auch auf der PS2. Es war kein Exklusiv. Ich persönlich finde diese Sega Collection relativ unvollständig, weil für mich sind die großen Sega-Klassiker halt wirklich so Sachen, die total ungewöhnlich sind. Rise und Shenmue. Ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, das dann mit auf diese Collection drauf zu tun, obwohl es natürlich geil wäre. Der erste Teil. Also den zweiten kann man spielen auf der PS3. Yep. Ja, aber da ist auch wieder, da gibt es dann wieder nicht die richtige Version mit japanischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln. Und ja, die englische Synchro war schon gewöhnungsbedürftig. Das stimmt, aber ich weiß nicht. Also ich bin froh über Space Channel, das ist auf jeden Fall cool und Crazy Taxi, aber bei dem Rest denke ich, das ist irgendwie so incomplete. Das ist. Da könntest du ja ganz tief greifen, dann kommen auch so die Leute, die wollen, dass Skies of Arcadia mit drauf ist. Gut, Katamari gibt es inzwischen auch als 360-Version und es gibt ja so viele geile Sachen. Also, was? Katamari ist ein PlayStation-Spiel gewesen. Das gab es aber auch auf der Dreamcast. Nein. Ich glaube nicht, nee. Nein, ich weiß es ganz genau. Aber was ist denn mit Panzer Dragoon Saga, hallo? Das war eine Generation früher. Saturn, die ominöse Konsole, die damals niemand gekauft hat, weil sie arschteuer war. Also mein Bruder hat die. Dein Bruder ist ein guter Mensch. In der Tat. Ja, aber ich sag mal, um Spiele aus dieser Generation nochmal aufzulegen, müsstest du richtig Arbeit investieren. Ich meine, gut, Panzer Dragoon ist jetzt auch so eine Sache, die ist gewissermaßen zeitlos. Sieht noch gut aus. Ich hab's auch letztens auf einem Emulator nochmal angespielt. Aber für ein eigenständiges Release als DLC, es wäre einfach unwürdig. Da muss mehr Arbeit drin investiert werden. Worauf ich mich sehr freue, und das würde euch wahrscheinlich nicht die Bohne interessieren, ist Modus vom Apokalypse. Hat denn jemand von euch überhaupt mal Motorstorm gespielt? Ich hab die PS3-Version, also nicht die PSP-Version, sondern die PlayStation-3-Version mal gespielt. Und das ist hat Spaß gemacht, das ist eine coole Sache. Welchen Teil, den ersten oder den zweiten? Ich glaube, das war der erste, der wo du halt echt nur so durch so Sputz fährst. Ach so, wo du durch die Turn-Racer 3000. Die Canyons und so, ja, genau. Also das war der erste, glaube ich. Und der hat schon Spaß gemacht, hat mich irgendwie vom Geschwindigkeitsgefühl, insbesondere wenn du in der Cockpit-Ansicht fährst, total an Wipeout erinnert. Aber dennoch finde ich Wipeout besser. Also das ist ein bisschen schwer zu vergleichen, oder? Ja klar, nur ich meine nur so wegen des allgemeinen Herumgeschubstes und Geschwindigkeitsgefühls hat mich das irgendwie so an Wipeout erinnert. Ist das auch eher ein arcadiger Funracer? Ja. Etwas, was ich spielen würde. Nein, es ist auf jeden Fall jetzt nicht, ich weiß nicht, es ist so ein Hybrid aus Offroad-Simulation und Arcade, ja. Also man muss ziemlich gut mit dem Boost umgehen und das ist für mich auf jeden Fall Arcade. Die Fahrzeuge sind eigentlich relativ schwer zu beherrschen. Man muss also eine Weile spielen, um da reinzukommen. Und man hat wirklich das Gefühl, man fährt durch den Dreck. Das, Offroad kann man halt einfach mal so sagen. Hallo, wir haben ein Spiel gemacht, da fährst du durch den Schlamm. Das hat aber jetzt Drecktexturen. Ja, aber bei MotorStorm hast du wirklich den Eindruck, du kannst jede Bodenebene merken und du merkst jeden Abhang und hier, also wirklich jede Neigung im Boden und jede Delle. Und das wirkt sich halt auch entsprechend auf das Rennen aus. Und es gibt so eine Unvorhersehbarkeit in den Rennen. Das sind dann nicht einfach irgendwelche KI-Gegner, die dann irgendwie so geskriptet durch die Gegend fahren. Und wie es bei vielen anderen Spielen ist, zum Beispiel bei Fuel, das war auch so ein Offroad-Game mit so einer riesigen offenen Welt. Aber da war das immer so, dass du im Prinzip zwei Drittel des Rennens meistens vorne lagst, wenn du gut gespielt hast. Und urplötzlich haben dich die Leute in der letzten Runde eingeholt. Also solche komischen Tricks gibt's bei MotorStorm halt nicht, weil die KI wirklich ziemlich gut ist. Auch immer, also sehr ausgewogen, mal perfekt fährt oder auch mal Fehler macht und so. Man hat schon ziemlich den Eindruck, dass es individuelle Fahrer sind. Aber weshalb ich mich auf Apocalypse freue, das ist deshalb, weil das nicht einfach nur ein Update ist von den alten MotorStorm Gameplay, sondern weil sie sich überlegt haben, wir machen dieses ganze Rennfestival jetzt in einer Stadt, die im Begriff ist, einzustürzen. Aber haben die die Idee dazu gehabt, zufällig, als sie Split Second gespielt haben? Wollte ich gerade sagen, aber mir fiel der Name nicht ein. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ich hatte auch so ein bisschen Zweifel, ob das dann tatsächlich funktioniert. Und ja, ich kenne jetzt natürlich auch nur das Making-of-Video, das erste, was rausgekommen ist. Aber alter Schwede, sieht das geil aus. Weil das ist wirklich so, du fährst da durch eine Stadt, die so aussieht, als wäre sie gerade von einem Erdbeben erwischt worden. Das heißt, da stehen dann Hochhäuser irgendwie schräg, stützen sich aneinander ab und so, und du fährst dann irgendwie mitten durch oder du fährst durch U-Bahn-Stationen durch die Gegend. Nein, das hat noch gefehlt, das nicht. Und ständig stürzt irgendwie alles ein. Also irgendwie ist immer was los. Und so wie ich gelesen habe, soll das dann so sein, dass dann die Sachen, die dann kaputt gegangen sind im Rennen, also wenn ein Gebäude eingestürzt ist, dass dann auch im Verlauf des gesamten Festivals, des Spiels, dann auch eingestürzt bleibt. Okay. Versteht ihr? Also das heißt, also es ist dann nicht einfach nur wie bei Split Second, dass der Schaden, der neben der Strecke passiert, also die eingestürzten Gebäude und so, dass es dann wieder zurückgesetzt wird, sondern dass diese Welt dann halt mit diesem Einbruch, mit den neuen Wegen, die entstanden sind, dann leben muss und so die Strecken dann auch immer wieder anders aussehen. Die haben sich halt überlegt, wie bringen wir diesen apokalyptischen Flair irgendwie rein. Und du hattest bei den vorherigen Teilen so einen lizenzierten Soundtrack, das waren dann so Sachen wie Prodigy oder so, also schon ziemlich mehr so härtere Gangart, was auch gut zum Spiel gepasst hat. Und diesmal haben sie sich dann mit Klaus Badel zusammengesetzt. Das ist der Komponist von Flucht der Karibik und so, ne? Und mit ihm dann so ein Elektronik-Klassik-Hybrid ausgetüftet und darauf diesen Soundtrack aufgebaut. Also im Grunde genommen sowas ähnliches wie Hybrid. Schön. So Matrix-mäßig oder? Ja, Matrix-mäßig wie Hybrid. Und das wenige, was man bisher schon hören konnte in den Previews, klang auf jeden Fall ziemlich spannend. Okay. Das hört sich sehr gut an. Ich würde fast sagen, wir versuchen mal ein bisschen zum Ende zu kommen, weil selbst dieser Teil des Podcasts geht jetzt schon auf eine Stunde zu. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht Shadow of the Colossus und Ico, die neuen HD-Remakes, erwähnt. Dann würde ich sagen, reden wir einfach dann nächste Woche drüber. Genau. Ja, dann vielen Dank an euch alle, dass ihr heute Abend hier wart für Rauschlevel 2, 3 und 4. Nächstes Mal halten wir uns dann ein bisschen kürzer und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Bis dann und tschüss.